Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, bittere Niederlage in Dortmund werden wir nochmal aufarbeiten hier mit interessanten Gästen. Und dann reden wir natürlich auch schon über das Spiel gegen Hannover 96. Und da habe ich Dirk Tietenberg zu Gast, der ist vom Sportbuzzer von der Hannoverschen Allgemeinen und von der Neuen Presse. Und ja, warum Hannover durchaus eine Chance haben könnte, in Wolfsburg was zu holen, das habe ich mit ihm auch besprochen. Und das hört ihr heute im Wölferadio. Was soll der Mist? Ein bisschen Probleme, weil die Wölfe meinen, dass der Strich von Schiedsrichter Schmidt ein bisschen weit hinten gezogen wurde. Für meine Begriffe. Ja, wenn der Ball am 16-Meter-Raum Grenze eigentlich steht und die am 5-Meter-Raum stehen, dann sind das 11 Meter und nicht 9. Ja, das denke ich auch, ist nicht ganz richtig. Aber es gab ja noch Gelb für William, der da ein bisschen gestört hat noch. Und wir sehen jetzt Brun Larsen, wie gesagt, Alcázar und Guerrero, die sich absprechen, haben alle die Hand vorm Mund, als ob sie irgendwer hören würde. Ja, Delaney versucht, eine Lücke irgendwie in die Mauer zu bringen. Und jetzt vielleicht die Chance für Alcázar, der anläuft, schießt und ist alles im Tor. Mann! Schien nicht mal wirklich gut geschossen zu sein. Ja, Mist, würde man sagen. Kacke, könnte man auch sagen, so ein Ding noch zu vergeigen in der Nachspielzeit. Möchte natürlich auch darüber sprechen heute mit Gästen aus der Wolfsburger Fanszene, in Anführungsstrichen. Beide haben eine Dauerkarte in der Nordkurve, Block 4. Und ja, begrüße ich erstmal den Basti. Hi Lenny. Und den Björn. Hallo Lenny, danke für die Einladung. Ja, gerne doch, gerne doch. Und ja, Dortmund, ich denke mal, euer Herz hat auch keine Freudensprünge gemacht, was Basti, als wir das gesehen haben am Samstag. Definitiv nicht. Haben wir das zusammen auf der Terrasse bei mir zu Hause geguckt, ein paar Leuten. Also ja, genau. Eigentlich war ja mit dem Freistoß 5 klar, das Ding geht rein. Ne, ja. Haben wir auch alle gleich gesagt, ich bin auf Toilette gegangen, ich wollte das einfach nicht sehen. Es war eigentlich 11 Meter ohne Torwart. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, weil es war sozusagen deine Geburtstagsfeier, der wieder versaut worden ist von den Schwarz-Gelben. Ja, Björn, Niederlage gegen Dortmund, bittere Geschichte, ne? Definitiv. Viel Aufwand betrieben, gutes Spiel gemacht und dann so, ja, unglücklich 0-2 verloren, ist einfach bitter. Ja, und bitter fand das auch der Kollege Kuhn-Castells, der nach dem Spiel bei meinen Kollegen, ihr habt es ja gerade schon im Einstieg gehört, von Wölferadio Arena Live bei Malte und André, nochmal am Mikrofon seine Sicht der Dinge zum Dortmund-Spiel gesagt hat. Ich glaube, es sah 95 Minuten gut aus. Also ich denke, das war über das ganze Spiel, wir können uns auch nichts vorwerfen, das war über das ganze Spiel einfach gut. Wir haben nicht nur gut verteidigt, aber auch mit dem Ball haben wir Dortmund auch laufen gelassen, haben wir auch zwischen den Linien gespielt und unsere offensive Leute in Position gebracht. Also ich denke, wir können uns gar nichts vorwerfen. Es ist halt nur sehr, sehr bitter. Also das ist klar alles positiv, aber es ist sehr bitter, dass wir hier nicht wenigstens mit einem Punkt wieder nach Hause gehen. Ja, ohne Punkte zurück, obwohl man sich vielleicht sogar tatsächlich einen Unentschieden durchaus verdient gehabt hätte. Aber so ganz einfach will ich da nicht drüber hinweggehen, was die Geschichte Schiedsrichter angeht. Haben wir ja auch gehört bei dem Ausschnitt von Wölferadio Arena Live. Ich meine, der hat ja die Mauer da mal eben auf die Südtribüne gestellt. Ja, ja. Haben nur die falschen Trikots angehabt. Deswegen mussten sie wieder runter. Aber ja. Hat trotzdem noch nicht gereicht. Aber ich meine, das geht doch nicht, Leute. Also, dass es da so... Na gut, verpfiffen will ich jetzt nicht sagen, aber also so ein Ding ist ja, passiert ja wenig, nicht mal in der Kreisliga eigentlich, oder? Unglaublich, habe ich auch noch in der Form noch nie gesehen. Ist für mich unerklärlich, wie sowas passieren kann. Ja. Sogar der Aitekin mit seinen 2 Metern kriegt das besser hin, glaube ich, wenn er die Schritte abzielt. Ja, ja, ne? Aber und vor allen Dingen dann geht noch einer vor und stellt sich dahin und kriegt sofort auch Gelb, anstatt dass man dann nochmal seine Entscheidung überdenkt bei der ganzen Nummer. Und das macht natürlich schon was aus meiner Sicht, wenn du ja die Mauer 2 Meter zurück oder zu weit stellst oder selbst 1,5 Meter. Ich meine, das ist genau die Lücke, wo der Winkel verkürzt ist, wo der Ball durchgeht. Ja, ganz klar. Ne? Okay, die Lücke wird natürlich ein bisschen aufgemacht durch Steffen, ja. Ja, ja, der auch noch das leicht Tor abfällt. Das hätte auch so passieren können, auch wenn sie jetzt 2 Meter weiter vorne gestanden hätten. Aber es kann durchaus entscheidend sein. Und er hat ja auch Assistenten oder genug Hilfe. Ja, aber meinst du wirklich, der Assistent von draußen sagt, du guck nochmal nach, die Mauer steht so weit hinten? Also meinst du, dass das passiert? Also, oder ist das eine Sache sogar für ein Videoschiri? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Also das darf einem erfahrenen Schiedsrichter nicht passieren. Das ist einfach unerklärlich für mich. Der Linienrichter greift wahrscheinlich eher nicht ein. Aber das darf dem Schiedsrichter einfach nicht passieren. Das Komische bei der Nummer ist wahrscheinlich, dass es das eigentlich noch nie so wirklich vorkam mal. Dass es nur nicht einer zu weit zurückgeschaltet. Ja, ja, vielleicht ist dadurch... ja, natürlich passiert es wieder gegen Wolfsburg. Ja, ist klar. Ja, interessiert das sowieso keinen. Klar. Ausgerechnet wieder gegen den VfL. Ja, wahrscheinlich sagen dann alle, ach, was regt ihr euch auf? Ja, aber das hätte mal in anderen Stadien passieren sollen, sagen wir es mal so, ne? Oh ja. Naja, auf jeden Fall ist ja dann im Anschluss noch das 2:0 gefallen und das hören wir uns auch nochmal kurz an bei Wölfe Radio Arena Live. Reine Chronistenpflicht, nicht um euch zu quälen, liebe Zuhörer, sondern dass wir dann auch nochmal kurz darüber sprechen, denn aus meiner Sicht hat es dann auch keine Geige gespielt, ob wir da 1:0 oder 2:0 verloren haben. Effing geht links rüber, wartet auf Roussillon jetzt mit der Chance, no! Ist ein Doppelpass zu spielen, aber da hatte Steffen nicht mitgedacht, war nicht mitgelaufen, jetzt in der Ballverlust und jetzt sind sie Dortmunder. Wo Sancho vorbeigeht an Arnold. Jetzt gegen Diabogi an der Strafraum. Gänze im Strafraum ist. Mittellauf zu Klublasen. Kai Kasser schießt und Tor. Das ist die Entscheidung. 3-2 Konter des BVB. Und der VfL Wolfsburg bringt sich hier leider auf die Früchte seiner Arbeit. Ja, war unterm Strich Wumpe, ne? Also das Ding, beide Innenverteidiger waren, glaube ich, dann vorne und haben nochmal was versucht von uns. Ob das 2-0 ist, dann völlig egal. Das ist egal, man macht auf und versucht nochmal alles, das Unentschieden rauszuholen und kriegt dann einen Konter. Das ist Wurst. Aber auch nur glücklich reingemacht dann wiederum von dem hier Alka. Alka-Seltzer, ja. Ja, ja. Der trifft den Bein nicht wirklich, haut das Ding eigentlich nur in den Rasen und... Schießt sich noch sein eigenes Bein an. Ja gut, das kennen wir ja. Yannick Gerhard in Gladbach auch schon geschafft und dann war er auch drin. Ja bei dem erwartet man es ja aber auch, ja. Yannick, hör mal kurz weg. Aber der hat heute, ich hab's gesehen, er hat Boxen geübt. Also ich wäre vorsichtig mit den Sprüchen, die du hier ablässt, was das angeht. Ja gut, aber natürlich ist natürlich dann doppelt ärgerlich, weil du dir natürlich dann alle Möglichkeiten da vielleicht auch noch irgendwie einen Unentschieden noch zu holen, damit dann kaputt machst mit so einem Abspielfehler dann da vorne. Wie hat euch denn die Mannschaft aber insgesamt gefallen? Ich meine, jetzt mal, wenn man einfach nur die beiden Topspiele vergleicht. In München kriegst du furchtbar auf die Hose mit einer komplett mutlosen Vorstellung und in Dortmund spielst du eigentlich so, dass du einen Unentschieden mitnehmen musst. Lag es daran oder nur daran, dass der Reus gefehlt hat bei den Dortmundern? Oder hat die Mannschaft tatsächlich auch was richtig gut gemacht und auch wesentlich besser gemacht als gegen Bayern? Ich hatte den Eindruck, wir waren von Anfang an griffig. Wir sind in die Zweikämpfe gegangen, sind auch in die Zweikämpfe gekommen, was für unser Spiel enorm wichtig ist. Das hat man beim Bayern-Spiel nicht gesehen. Im Gegenteil, da waren wir immer den Schritt zu spät, sind immer nebenher gelaufen, nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und das war einfach bezeichnend für das Spiel und daher also wirklich eine bärenstarke Leistung aus meiner Sicht. Überhaupt kein Vergleich zum Bayern-Spiel und ja, schade, dass man dann mit 0 Punkten nach Hause fährt. Der Unterschied eigentlich zwischen den beiden Spielen war ja ungefähr wie letzte Saison und diese Saison. Ja, das, was wir jetzt gegen Dortmund gesehen haben, passt einfach zu der Saison, engagiert gespielt. Klar, in dem Fall nicht großartig Chancen herausgeholt, aber genauso Dortmund fast gar keine Chancen gelassen. Natürlich bis zu dem Freistoß, was aber auch nur ein Standard ist ja nichts Erspieltes gewesen. Also war doch super nur, rausgeholt, das Foul. Ja. Ja, der hat große Schmerzen gehabt, weil er was auf den Spann bekommen hat. Ja, ja, ja. Eigentlich war es ein Foul von den Dortmundern, dass er gegengetreten hat. Fast schon. Aber gut, ich will da auch nicht weiter drauf rumhacken, sondern tatsächlich nochmal auf die Statistiken des Spiels gucken. Ihr wisst ja, das tue ich immer ganz gerne mit den Zahlen. Und leider bleibt die Lenny-Serie bestehen. Mhm. Die Laufleistung. Läuft der VfL mehr als der Gegner, gewinnt er das Spiel? Ja, Dortmund ist einen Kilometer mehr gelaufen. Insofern gibt es da auch keine wieder. Also hat Dortmund völlig verdient gewonnen? Ja, völlig. Das will ich jetzt nicht sagen. Sie sind hinterhergelaufen. Ja, so. Das stimmt. Aber letztendlich, wie gesagt, das ist so immer so ein kleiner Running Gag, den ich hier natürlich auch weiterführe. Zweikämpfe sehr ausgeglichen gestaltet, das deckt sich ja mit deiner Beobachtung dann letztendlich auch. Spielanteile, glaube ich, waren auch Spielanteile waren 52-47%, also auch relativ ausgeglichen. Auch der VfL mit einer sehr guten Passquote mit 82% unterwegs. Ja, und wenn man schaut, 11-7 Torschüsse, also es ist jetzt nicht so, vor allen Dingen, wenn man sich das mal insgesamt dann auch anschaut, dass der BVB da ein Feuerwerk abgebrannt hätte gegen uns. Also da standen wir relativ gut. Trotzdem die Frage natürlich, jetzt hast du so ein Ding unglücklich verloren. Hat das Auswirkungen aus eurer Sicht für die nächsten Spiele, für die kommenden Aufgaben? Sicherlich nicht. Das haben wir ja schon bewiesen eigentlich. War ja nicht jede Spielbombe und sind ja trotzdem wieder recht stabil dann nach wieder auf den Platz gekommen gegen andere Mannschaften. Das denke ich auch nicht. Das ist eine gute Leistung, auf die man aufbauen kann. Das wird sicherlich eher Ansporn sein für den einen oder anderen Spieler. Man wird sich ärgern, dass man das Ding nicht gewonnen hat oder einen Punkt geholt hat. Und ja, die Leistung war ansprechend und war gut. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen Knacks gibt. Ja, ob es einen Knacks gibt, das ist auch Bruno Labbadia hinterher gefragt worden in der Mixzone. Und ja, wie er das Spiel bewertet, das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Die Mannschaft weiß, dass sie gut gespielt hat. Ne? Natürlich werden wir das nochmal rausstellen, aber wir werden das auch relativ schnell abhaken. Ne? Genauso wie wir Niederlagen, wie jetzt zum Beispiel, aber auch egal, ob wir gut oder schlecht gespielt haben, abhaken müssen. Weil wir müssen uns dann wieder aufs nächste Spiel konzentrieren. Das ist Hannover. Aber heute spielt es keine große Rolle, was am Wochenende ist, sondern heute ist einfach, das kann ich nochmal sagen, die Enttäuschung sehr, sehr groß. Ja, also Bruno Labbadia auch mehr auf eurer Seite, dass das keine Auswirkungen haben wird, weil die Mannschaft seiner Meinung nach gut gespielt hat und nicht nur seiner Meinung nach. Und ja, jetzt geht es dann natürlich auch die Konzentration auf Hannover zu richten. Da kommen wir im Laufe der Sendung auch nochmal drauf. Aber ich wollte natürlich, weil es das andere große Thema in dieser Woche gewesen ist, natürlich auch nochmal mit euch sprechen über das Thema Trainerdiskussion in Anführungsstrichen. Da sind wir ja auf der Suche, suchen einen neuen Cheftrainer, weil Bruno ja aufhört am Ende der Saison, soweit so bekannt. Jetzt wurde bekannt unter der Woche, dass angeblich der Kollege Rose aus Salzburg, hatten wir ja in der letzten Woche schon mal thematisiert, da als Wunschkandidat gehandelt wird und just am selben Tag heißt es, er kommt doch nicht, sondern er geht nach Gladbach, weil dort Dieter Hecking ja aufhören wird im Sommer. Jetzt ist dann die Frage, macht es dann doch wieder ein anderer oder ja, letztendlich soll eventuell sogar Hecking selber in der Diskussion sein. Wie habt ihr das verfolgt die Woche? Eigentlich waren wir bisher mal so ein Teil der ganzen Spekulation, weil der Rose auch bei anderen Vereinen im Gespräch ist. Schalke, jetzt natürlich Gladbach. Relativ undurchsichtig eigentlich, weil keine Mannschaft oder kein Verein gibt wirklich Informationen raus. Machen wir ja auch nicht. Immer irgendwie eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Genau. Stört dich das oder ist das so das übliche Geplänkel? Ich denke, das ist das übliche Geplänkel. Da werden viele Namen ins Spiel gebracht. Villas Boas jetzt nochmal ganz neu. Ja. So nach dem Glasner. Wer ist der Glasner oder sowas? Auch aus Österreich. Ja, Stöger, ja. Weil er auf der Tribüne gesessen hat bei uns. Also letztendlich, gibt es einen Wunsch? Also Mourinho? Ja, bitte nicht, nein. Erkenbrecher. Ist doch bei Lupo. Ach stimmt, der ist... Aber also ich höre daraus, ist eher so ein... können eh nichts machen. Ja, gut, klar, letztendlich, wir haben da keinen Einfluss drauf. Ne? Wunsch? Hast du einen Wunsch? Genau, das wollte ich fragen. Ja, ein Wunsch. Der Glasner sagt mir nichts, den kenne ich nicht. Rose, okay, der Erfolg hat ihm, denke ich... Linz kommt der Glasner. Linz. David Wagner wäre doch eigentlich nochmal einer. Ja, das wurde nicht... Der müsste ja nicht ohne sein, ohne Job gerade sein, ne? Der ist ja... Und ohne Olaf Rebbe. Ja, auch so, okay, ja. Also gut, jetzt habt ihr auch noch ein paar Namen aufgezählt, aber einen Wunsch hast du jetzt auch nicht geäußert. Ich würde schon eigentlich gerne doch einen etwas erfahreneren haben eigentlich. Ja, Jupp Heynckes. Den nehme ich sofort. Sehr gerne. Den Mourinho würde ich, glaube ich, gar nicht mal so gerne nehmen. Ja, da kann man auch gleich Matthäus nehmen. Ja, weiß nicht so. Okay. Schwierig. Ist aber in der Hall of Fame jetzt. Ja. Also letztendlich ist es ja so, dass ganz deutlich überstrahlt worden ist die Nummer mit Dieter Hecking, sagen wir es mal so. Sprich, gibt es da eine Möglichkeit der Rückkehr sogar nach Wolfsburg? Da habe ich auch mir bei Facebook eine kleine Umfrage gegönnt dazu. Und tatsächlich 56% der VfL-Fans, die da abgestimmt haben, sagen, das wäre der Hammer, wenn der zurückkommt. Dieter zurück nach Wolfsburg, Pokalsieger geworden, Vizemeister. Ich bin sehr zwiegespalten irgendwie. Ne, weil, ja, sag mal, warum? In Gladbach, da hat er jetzt auch eigentlich immer so eine halbe Saison ziemlich gut gespielt und die andere halbe Saison nicht so gut. Ne, letzte Rückrunde, also letzte Saison die Rückrunde, lief ja auch nicht wirklich gerade hervorragend bei Gladbach. Und jetzt ist das ja gerade auch wieder der Fall. Ne, die haben jetzt in der Hinrunde auch viele Spiele eher knapp gewonnen, ähnlich wie bei Dortmund. Ne? Und jetzt gewinnen sie die halt nicht mehr. Und da weiß ich nicht, ob dann auch Hecking definitiv nochmal ein richtig guter Mann wäre für uns. Wäre Dieter Hecking der richtige Björn für den VfL Wolfsburg in der jetzigen Situation als Nachfolger für Bruno Labbadia? Auch in der sportlichen Konstellation. Ist ja Best Buddy von Jörg Schmadtke. So, wie würdest du es sehen? Ja, also ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich schätze ihn als Trainer. Ich schätze ihn als sehr guten, erfahrenen Trainer oder auch Trainer Fuchs, der die Liga kennt und ja, Großes geleistet hat beim VfL. Allerdings ist es, glaube ich, schwierig, zurückzukommen. Ich weiß nicht, welche Spieler ihn noch kennen aus der alten Josua Zeit. Josua Gilavogie, Maximilian Arnold, Robin Knoche. Also da sind schon einige, die wirklich noch unter ihm gearbeitet haben. Ist die Frage. Ist man damals im Guten gegangen? Also ich bin mir da auch nicht ganz schlüssig. Weil ich aber sicherlich lieber ein Hacking hätte, als jetzt irgendeinen, der noch völlig unbekannt ist. Weil ich denke mal, die Chance, dass es aber auch erstmal ganz gut läuft, ist recht groß, wenn wir jetzt einen wie Hacking hätten. Ja, also wie gesagt, ich bin da relativ, ich vergleiche das immer mit wie in der Disco, wenn das eine Mädel nicht mit dir nach Hause will, dann gibt es irgendwie noch ein anderes. So, ja, also andere Töchter, andere haben auch hübsche Zähne, ja. Also das ist so, ja, wenn es der eine nicht wird, wird es der andere, weil wir können das überhaupt nicht beurteilen. Und es ist noch gar nicht so lange her, da war so ein Markus Weinz hier, der heißeste Shit der Liga, ja, weil er zu Schalke gegangen ist. Deswegen, das muss passen, da muss die Mannschaft passen, da muss das Umfeld passen und so weiter, da muss der Trainer nach Wolfsburg passen und da kann ich bei allen genannten Kandidaten überhaupt nicht sagen, ob das der Fall ist. Insofern müssen wir da mal drauf vertrauen, was Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer da ja, aus dem Hut zaubern letztendlich. Ich finde das ganz interessant, weil natürlich Jörg Schmadtke jedes Mal darauf angesprochen wird, wie es denn ausschaut mit der Trainersuche und wie er dann auch letztendlich dann den Journalisten antwortet, die ihn das fragen und die da quasi ja auch so ein paar ja, Gerüchte in die Welt setzen oder das dann weiter kommentieren. Und das, da hat er auch zugesprochen am Samstag nach dem Spiel gegen Dortmund. Da hören wir auch noch mal kurz rein. Ich weiß nicht, über den man alles müsste, das ist Wahnsinn, aber es tut mir richtig. Manchmal tut es mir auch leid, weil er zu wenig Faktenlage hat und dann müsste er irgendeinen Blödsinn machen. Aber ich muss das nicht befeuern. Wir kommen um die Ecke, wenn wir was haben. Ja, also immer cool und abgezockt, wie Jörg Schmadtke das macht mit seiner durchaus besonderen Art und sagt, ja, also ich weiß nicht, ob ihr immer alles so schreiben müsst, wenn ihr nichts wisst, aber wenn wir was haben, dann kommen wir um die Ecke. Ganz interessant jedenfalls. Wie seht ihr das, wie das gemanagt wird von der Vereinsführung gerade bei uns? Ist das so der richtige Weg, dass da auch nicht so viel nach außen dringt, dass man sich da das in Ruhe anguckt? Oder sagt er, also eigentlich so langsam müssten noch mal eine Wasserstandsmeldung mal irgendwie hören. Mir gefällt das absolut. Also, er trifft da eigentlich genau meinen Geschmack. Vor ein paar Wochen im Doppelpass hat er sich ja auch schon sehr ähnlich geäußert. Dass er eigentlich sagt, wir haben noch nichts zu berichten, also was soll ich dann berichten? Ja, und wenn ihr natürlich ein bisschen rumspekulieren müsst, dann macht ihr das halt eben. Mir gefällt das sehr gut in der Art und Weise. Ich finde das auch klasse. Das ist, es werden so viele Namen ins Spiel gebracht und was soll man sich zu Hinz und Kunz äußern? Oder man kommt in Zugzwang und da nimmt ja von vornherein den Wind aus den Segeln. Im Zweifel wird es auch teurer, wenn irgendwelche Gelder gibt. Es ist wie mit Spielern. Also letztendlich, wenn du sagst, wir sind an dem Spieler interessiert, dann sagt der Verein, der ihn abgeben soll, ja, dann nehmen wir doch nochmal extra. Na klar, ja, so was das angeht. Außerdem gibt es auch wesentlich mehr Trouble, wenn jetzt sagen würde, wir halten den oder den jetzt als Favoriten. Und dann klappt das nicht oder was weiß ich. Und damit heizt man eher noch Spekulationen an und was weiß ich. Es hätte eher einen negativen Rattenschwanz, glaube ich. Wobei ja Schmadtke auch gesagt hat, dass er dass mit Rose gesprochen worden ist. Also alles andere hätte mich jetzt auch nicht überrascht, sagen wir es mal so. Aber das geht natürlich dann auch immer in so eine Richtung, wenn man dann einen Namen nennt und den aufs Tapet bringt, wie es so schön heißt. Ja. Dass man dann sagt, hier, da liegt dann der Fokus drauf. Ist man dann enttäuscht, wenn es dann mit dem nicht klappt? Also werdet ihr dann enttäuscht? Weil man sagt, also das ist jetzt hier so der heißeste Kandidat und da sind so viele drauf. Und wenn Wolfsburg den jetzt nicht kriegt, wäre das dann doof? Oder sagt ihr auch so? Ja, also... Also fühlt man sich da irgendwie... Jetzt ist der andere mit der Braut nach Hause, um im Bild zu bleiben. Ja, ja, doch, das stimmt schon. Also ein Stück weit schon. So war es jetzt auch bei dem Rose. Ich denke, das ist sicherlich ein guter Trainer. Gut, der muss sich in der Bundesliga erst beweisen. Aber ja, man hatte sich ein Stück weit schon auf den eingeschossen. Jetzt Grätsch da wer rein. Okay, da hat sich eine Tür aufgemacht. Na gut, jetzt ist es so, dann kommt er nicht. Aber letztendlich weiß man nicht, was tatsächlich dahinter oder was hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Mit wem? Und ist das kann ja auch Ablenkungsmanöver sein. Wenn dann auf einmal eine Rakete aus dem Hut gezaubert wird, der hier aufläuft, herzlich willkommen. Dann jubeln wir alle. Ne? Ja, weil wenn man auch mal so die sozialen Netzwerke oder auch im Wolfsblog mal so ein bisschen querliest, dann haben das doch oder würden das einige doch persönlicher nehmen, als ich jetzt gedacht hätte. So nach dem Motto, Mist, dass wir den nicht gekriegt haben und der war doch quasi schon da. Ja, finde ich ganz spannend, so die unterschiedlichen Meinungen, wie extrem die manchmal dann auseinanderklaffen so. Ja, ganz spannend, was meinst du, woran liegt das? Am Alter. Wahrscheinlich auch. Weiß ich kenne jetzt nicht ganz alle persönlich. Wer so viele Trainer so schon äußern. Gesehen hat wie ich, ja. Also ja. Der ist ein bisschen lockerer. Alten Karriere. Ja, ja. Hm. Sag mal, du wolltest den Gedanken noch zu Ende führen gerade. Nee, ich hatte vorhin eigentlich nochmal gedacht, ne, dass allgemein irgendwie die Mainzer Trainerschule ja irgendwie begehrt ist. Weil der Rose ist ja auch irgendwie... Kommt ja aus der Ecke. Hat er ja gespielt, glaube ich, auch. Früher und kommt auch aus der Ecke. Ist ja nicht der Erste, wenn man noch an Klopp und Tuchel und so denkt. Ja, irgendwie sind die sehr begehrt, auf jeden Fall. Gut, letztendlich müssen wir auch gar nicht so lange warten. Ich glaube, Jörg Schmadtke hat da so eine Entscheidungsperiode von Mitte April jetzt genannt, dass da was passiert. Also in den nächsten 14 Tagen werden wir sehr wahrscheinlich wissen. Naja, im nächsten Monat ist die Saison vorbei. Also. Ja, ja, klar. Aber das heißt ja dann noch nichts, weil danach ist ja erst nochmal eine China-Reise angedacht und dann gehen die alle erstmal in Urlaub und irgendwie noch im August geht es weiter. Das heißt, so richtig los geht es ja dann mit dem neuen Trainer erst so Juni, Juli, ja, sagen wir es mal so. Aber da muss natürlich auch Leute einkaufen. Also ist das jetzt ein Nachteil, wenn man so lange Anführungsstrichen wartet? Oder müsste man jetzt schon eher was tun, was so auch so die Kaderplanung angeht, weil man ja auch dem Trainer oder weil man den Trainer ja mit einbinden müsste bei der ganzen Geschichte? Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Klar, der Trainer hat einen großen Einfluss auf die Spieltaktik, wie er spielen lassen möchte. Dazu braucht er das Spielermaterial, wie man ja heutzutage sagt. Letztendlich finde ich es aber gar nicht unschlau, dass der Herr Schmadtke, ich sag mal, so hat es zumindest den Eindruck für mich, die Einkäufe mehr oder minder, sicherlich mit dem Marcel Schäfer zusammen, alleine tätigt, dass man losgelöst ist vom Trainer ein Stück weit. Denn die Trainer, wie wir ja sehen, wechseln heutzutage auch wahnsinnig schnell. Zack ist der Trainer weg und ja, dann hat er aber die ganze Mannschaft zusammengestellt. Und hat so viele Spieler im Kader, wie es jetzt ja bei uns auch noch der Fall ist, mit den ganzen Leihspielern, die weg sind. Also, dass man ein System hat, wo man sagt, hier, die Nummer müsste man eigentlich so ausrichten, dass es unabhängig ist vom Trainer, wäre ja wünschenswert, sagen wir es mal so. Aber auf der anderen Seite, was willst du drei Sechser verpflichten und zwei Mittelstürmer und hast dann keine Außenspieler oder so, weil der Trainer immer mit einem variablen Spiel über die Außen kommen will. Ein großer Bedarf ist sowieso nicht da. Einmal das, ne? Man sieht ja, das läuft ja auch so schon sehr gut mit den Spielern, die wir haben. Klar, so eine einzelne Verstärkung, man weiß nicht, wird vielleicht doch jemand den Verein verlassen, den man gerne behalten hätte. Und natürlich ist bestimmt bei denen im Fokus, wirklich auch Spieler noch eher loszuwerden, ne? Wie du es gerade schon erwähnt hast, die ja, verliehen ist sind, ja, wiederkommen ja können. Ist ja kein Geheimnis, dass die Spieler, die sich diese Saison da nur durch eine Leihe, ja. Also gerade auch die älteren Spieler wie Bruma oder so. Der will bestimmt nicht zweite Liga spielen. Also der ist auf jeden Fall wieder da nächste Saison. Ja, also das sind alles so Punkte, die natürlich, die wir da auch letztendlich abwarten müssen. Aber bin auch mal gespannt, wie das dann gehandhabt wird, weil ja auch so Spieler wie Gila Vogie gesagt haben, auch sein Verbleib hängt stark vom neuen Trainer ab, wer da kommt. Also diesbezüglich müssen wir, glaube ich, mal schauen, dass wir da ein bisschen, ja, relativ schnell Klarheit bekommen. Aber das soll ja auch in den nächsten 14 Tagen soweit sein. Kurzpassspiel. Ja, anderes großes Thema in dieser Woche war ja der Rücktritt von DFB-Präsident Grindel. Der musste ja, oder kann man das sagen, der ist über eine Uhr gestolpert, wenn man so schnell sagen will. Eine große Uhr. Ja, eine große Uhr. Steinuhr. Ja, also der hat da eine dicke Uhr bekommen und irgendwie gab es auch noch Zusatzeinnahmen, 78.000 Euro, also die Uhr bekommen und dann irgendwie noch Kohle und war sowieso nicht einer der beliebtesten. Fragen wir mal bei Mesut Özil nach an dieser Stelle. Ne? Aber von wegen, ne, ist jetzt, muss natürlich jetzt auch gucken, wo er bleibt und ja, nach dieser Uhrengeschichte. Und ist dann natürlich die Frage, Suche auf nach einem Job. Habt ihr da eine Idee? Doch, hört sich eigentlich schon eher an nach einer Bewerbung für einen Vorstandsposten beim FC Bayern. Ja, und dann gab es eine ganz interessante Geschichte aus England. Natürlich, dort gab es eine Pappschlägerei, was auch sonst. Aber es ging nicht um den Brexit, sondern da war der englische Nationaltorwart Jordan Pickford war da drin verwickelt und das ist natürlich ein Ding, wenn der englische Nationaltorwart eine Schlägerei verwickelt wird. Da haben wir uns natürlich gefragt, welche Fußballer hätten sich denn bei uns mit wem geboxt und warum? Und auf Platz 3 Philipp Lahm und Rafinha. Warum das denn? Wer der kleinste Spieler beim FC Bayern ist. Auf Platz 2 der Fußballer, die sich bei uns miteinander gekloppt hätten und warum? Max Kruse und Kevin Panewitz, weil sie sich um die Nutella streiten beim Frühstück. Ja, schön. Ja. Das kann sein. Da könnte ich auch noch mitkloppen. Ja, und auf Platz 1 derjenigen, die sich bei uns, der Fußballspieler, die sich bei uns geprügelt hätten, ist natürlich Strunz und Effenberg. Ja, und der Verlierer muss Claudia behalten. Ja, genau. Und dann gab es noch eine ganz interessante Geschichte aus dem chinesischen Fußball, Basti. Ja, sehr schön, sehr schön. Da gab es auch einen Einsatz vom Videoschiedsrichter und der hat dann einen Abseits erkannt, indem er auf dem Bildschirm ein DIN A4-Blatt als Linie benutzt hat. Also der hat mit dem Papier das abgemessen. Ja, sehr, sehr schön. Papier mal Daumen hieß das, glaube ich. Deswegen hat das Tor nicht gegolten. Ja, und wenn man Martin Kind glauben kann, ist genau auf diese Art und Weise der Kader von Hannover 96 zusammengestellt worden. Ja, und warum erinnert mich diese Nummer da in China irgendwie an das Dortmund-Spiel nochmal? Ja, wahrscheinlich hat er doch der Videoschiedsrichter eingegriffen und die Entfernung der Mauer mit dem Lineal auf dem Bildschirm gemessen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber wir waren eben schon beim Thema Hannover und da habe ich mir dann einen Gast eingeladen fürs Kombinationsspiel und das hören wir uns jetzt auch mal eben an. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, da spiele ich natürlich mit meinem Experten hier im Wölferadio für Hannover 96 und das ist Dirk Tietenberg. Er ist von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der Neuen Presse und dem Sportbuzzer. Und ich grüße dich, Dirk. Ja, grüß dich auch. Hallo. Ja, Hand aufs Herz, ne? Glaubt noch wer ans Wunder in Hannover auf den Klassenerhalt? Nein. Also wenn ich hier durch die Stadt gehe, hier schön Einkaufszentrum und davon 100 Leute frage, werden auch 100 sagen, das wird nichts mehr. Der Klassenerhalt ist nicht mehr zu schaffen, das liegt an verschiedenen Gründen. Also wirst du ja vielleicht gleich nochmal fragen. Es kann natürlich sein, dass du die Situation hast, dass es so egal ist, dass auf einmal eine Mannschaft da in Wolfsburg spielt, die du nicht mehr wiedererkennst und da ein, zwei Konter einfach mal drin sind. Das kann natürlich immer sein, aber auf Strecke glaube ich nicht, dass es reichen wird. Jetzt haben ja alle mit der Entlassung von Held und Doll gerechnet, wenn es gegen Schalke schief gehen sollte, dann ist es schief gegangen. Und warum ist es dann doch nicht passiert? Na, Thomas Doll ist es ganz einfach erklärbar. Du hast ihn geholt, um eben durch seine Emotionen und durch sein Feuer, wie er ja immer sagt, da vielleicht nochmal irgendeinen Schalter umzulegen oder irgendeinen Knopf zu drücken, wie auch immer. Doll hat den Knopf nicht gefunden. Und wenn man jetzt nochmal in der jetzigen Situation nochmal den Trainer wechselt, kann es nur zu einem Faktor führen. Man könnte eventuell, Hannover hat da ganz gute Erinnerungen dran, durch einen Wechsel, der halt, wie soll ich sagen, so ein hannoverscher Wechsel, der den Leuten sympathisch vorkommt, ein Nachwuchstrainer, Christoph Dabrowski vielleicht, der die Mannschaft trainiert, aber und dann kommt vielleicht nochmal ein neuer Schwung. Bei Stendal ist das ja damals gelungen, die sind abgestiegen als fröhlichster Absteiger der Bundesliga-Geschichte, haben guten Fußball gespielt am Ende, dann nach dem Wechsel von Schaaf zu Stendal. Und sowas könnte man machen, allerdings ist das natürlich wieder sehr kostenintensiv, zumal André Breitenreiter ja noch Abfindungszahlungen bekommt. Man müsste für Doll jetzt auch noch Abfindungszahlungen bezahlen. Und Horst Held, das ist ja nochmal ein extra Thema, der hat ja auch noch Vertrag bis 2021. Und wenn der geht, und davon gehe ich aus, dann wird das auch nochmal teuer. Also das spart man sich dann einfach. Oder man schenkt es sich, wie auch immer. Besteht die Möglichkeit, dass Martin Kind nach den jüngsten Entwicklungen bei Hannover 96 selber hinschmeißt und wäre dann auch sogar die Lizenz dann in Gefahr, egal welcher Liga es dann weitergeht? Ausgeschlossen, dass Martin Kind als Chef der Profigesellschaft hinschmeißt. Dafür hat er zu viele Jahre für dieses Konstrukt gearbeitet, und wer Martin Kind kennt, der weiß auch, dass er jetzt keiner ist, der sich in schwierigen Situationen einfach mal sagt, so, jetzt könnt ihr mich alle mal, ich schmeiß hin, sondern eigentlich ist es eher so, dass Martin Kind gerade in schwierigen Situationen es noch mal mehr möchte, ne, als in einfachen Situationen. Also er wird nicht hinschmeißen, abgesehen davon hat er ja viel Geld auch in der Profigesellschaft drin, da wird er natürlich nicht drauf verzichten, es müsste jemand kommen, der ihm die Anteile abkauft, das möchte er auch gar nicht. Und insofern wäre man auch, wird Martin Kind der Bundesliga oder im nächsten Jahr der zweiten Liga noch erhalten bleiben. Kriegt das ja, selbst wenn man nur ein paar Kilometer weg ist wie in Wolfsburg, das ja auch nur aus der Entfernung mit und diese ganze Anführungsstrichen Machtkampfgeschichte und jetzt die ehemalige Opposition, die da jetzt da massiv so in den Aufsichtsrat eingezogen ist und so weiter und so fort. Hat man denn da ein Konzept aus deiner Sicht, was man so ein bisschen auch dem entgegensetzt, was Martin Kind dort macht? Oder lässt man das jetzt alles laufen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also das Konzept ist so, der Kölner würde sagen, so ein Gefühl. Ne? So ein Gefühl, uns gehört wieder ein Teil des Clubs, die Profis, das ist wieder unsere Mannschaft, das ist so ein Gefühl, dass das auch eng mit 50+1 verknüpft ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man in Wolfsburg da Erfahrung hat. So große Nein. Zeit. Aber das lag den Mitgliedern hier, die ja auch zum großen Teil zumindest auf der Mitgliederversammlung zum großen Teil aus Fußballfans besteht, also aus Mitgliedern der Fußballabteilung, passive Mitglieder. Und einige aktive Mitglieder, die gesagt haben, die einen sagen, ja, Martin Kind schreibt uns immer alles vor, und wer ihm dann nachfolgt, obwohl es ja auch gar nicht seine Nachfolger gewesen wären, er dem Kindlager zuzuordnen, dann wird das Gleiche, dann wird man immer nur das machen, was Martin Kind möchte, das hat er jetzt hier so lange gemacht, und er nimmt die Leute nicht mit auf seine Reise und kommuniziert das nicht richtig, macht das nicht transparent, da hatten viele einfach die Nase voll, abgesehen davon, dass im Fanlager natürlich klassischerweise, also so in der Fanszene klassischerweise, er so aus dem Underdog herauskommt und sowieso irgendwie gegen das Establishment halt demonstriert grundsätzlich, was ja grundsätzlich auch gar nicht so schlecht ist, wenn aus der Jugend mal so ein bisschen was kommt, so ein bisschen Pfiff reinkommt. In dem Fall hat es natürlich den Effekt, dass der Verein jetzt quasi regiert wird beziehungsweise geführt wird von ehemaliger Kindopposition beziehungsweise Opposition seiner Pläne, 50+1 bei Hannover 96 abzuschaffen. Das ist das Konzept, mit dem sie reingegangen sind. Dafür stehen die Leute. Es ist natürlich schwierig, sich dann irgendwann auch mit dem Chef der Profigesellschaft zu unterhalten darüber, der eine ganz andere Meinung hat zu dem Team, der das halt öffnen will. Der halt auch einen Vorteil für die Profiabteilung, wenn 50+1 für 96 nicht mehr gilt. Sehr deutlich kommuniziert hat Martin Kind aber, was er vom aktuellen Kader oder der aktuellen Profimannschaft hält, nämlich so mehr oder weniger, ja, ist irgendwie alles Mist und falsch zusammengestellt und Mannschaft tot und so weiter und so fort. Ist es tatsächlich so einfach oder gibt es da eigentlich noch andere Gründe? Dass der Kader nicht gut zusammengestellt ist, der muss ja nur auf die Tabelle gucken. Also, dann gibt es halt auch tabellarisch keinen schlechter zusammengestellten Kader als den von Hannover 96. Das Problem der Einzelspieler ist es eher nicht. Also ich sehe auch viele andere Spiele, viele andere Gegner. Das ist von den Einzelspielern her qualitativ, wenn man jetzt nochmal die Spieler, die ausgefallen sind jetzt über lange Zeit, Füllkrug, Bibu, Linton Meiner, der viel Talent hat, hat lange nicht gespielt. Das sind unglaublich wichtige Spieler. Da fallen halt die Waffen weg komplett. Du hast die komplette Saison über, da stellst du einen Kader zusammen, der aus Tempospielern besteht, und alle Tempospieler sind ständig verletzt. Und dann hast du halt einfach keine Waffe mehr und dann ist das nicht gut zusammengestellt. Da hat er schon recht. Natürlich hat das verschiedene Gründe, warum der Kader so ist, wie er ist. Man musste halt eben aus finanziellen Gründen auch zurückgreifen auf Spieler, die woanders nicht funktioniert haben. Siehe Bobby Wood, der jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Siehe Wallace, der halt auch nur ein Viertel dieser Saison ganz gut funktioniert hat. Siehe Genki Haraguchi, der immer noch nicht torgefährlich ist. Oh Wunder. Siehe Takuma Asano, der bei Stuttgart nicht zurechtgekommen ist. Also es sind zu viele Spieler, wo dann mal so ein Trainer sagt, ja, so den kriege ich aber hin, ne? Aber wenn er halt 5, 6, 7 Spieler hinkriegen muss, das ist dann, glaube ich, auch für jeden Trainer ein bisschen verletzt. Kommen wir mal auf den Samstag zu sprechen. Welche Erwartungen hast du denn an das Spiel? Du hast eben so durchblicken lassen, dass es vielleicht so sein könnte, dass man eben, weil nicht mehr so viel geht bei Hannover, vielleicht dann jetzt doch was geht, ausgerechnet gegen Wolfsburg. Es wird so sein, dass Bruno Labbadia sich noch so viele Videos von Hannover 96 angucken kann. Er wird nicht wissen, was auf ihn zukommt. Das kann ich dir auch nicht sagen, weil es ist so ein bisschen wild. Ne? Also man muss sich das vorstellen, so Stimmung in der Mannschaft. Die wissen natürlich auch, dass da im Klassenerhalt jetzt nichts mehr zu rütteln ist. Also dass da wirklich diese Mini-Chance noch besteht. Aber die gehen natürlich in so ein Spiel rein und machen einfach und geben einfach irgendwie, werden wahrscheinlich einfach irgendwie Gas geben im besten Fall, wenn sie sich jetzt nicht komplett abschlachten lassen wollen. Und dann hast du halt, dann wird dann jeder Spieler so irgendwie sein Bestes geben, ne? Aber du kannst dich auf so einen Gegner überhaupt gar nicht einstellen. Ne? Die liegen am Boden und haben auch keine Lust, irgendwie jede Woche zu verlieren, und dann kommt dann irgendwie so eine komische Trotzreaktion, und ich rechne schon damit, dass Wolfsburg es schwer haben wird gegen die Mannschaft, weil du kannst die einfach jetzt nicht mehr ausrechnen. Ja, das ist wie so ein angeschossener Hund, ne? Der vorher nicht gebissen hat, aber wenn er verletzt ist, dann irgendwann noch dazu packt. Ja, und wie gesagt, das Hinspiel ist mir ja noch in albtraumhafter Erinnerung, als Wolfsburg alles getroffen hat in der zweiten Halbzeit, nur das Tor nicht. Ich glaube, wurden nie so viele Torschüsse abgegeben in dieser Saison in einer Halbzeit vom VfL wie gegen Hannover, und es hat dann trotzdem in der Niederlage geendet. Genau, also genau, so ganz gut beschrieben. Das hätte ich einfach vergessen. 96 hat ja mal gewonnen, gegen Wolfsburg nämlich. Genau. Was glaubst du denn, wie es ausgeht dann am Samstag? Ich glaube tatsächlich an so ein hohes Unentschieden. Also ich denke schon, dass da einige Tore fallen in dem Spiel. Also bei 96 fallen halt immer Tore, meistens ins eigene. Aber ich glaube schon, dass das ein intensives Spiel wird mit vielen Toren. So ein bisschen wild, ne? Also 3-3. 3-3, ja. 3-3. Gutes, super Ergebnis. Ja, finde ich nicht ein super Ergebnis, aber für Dirk Lüttenberg wäre es ein super Tipp, sagen wir es mal so, wenn das denn klappen würde. Und mit ihm habe ich gesprochen über die Situation bei Hannover 96, und er ist von der Hannoverschen Allgemeinen, von der Neuen Presse und vom Sportbuzzer. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke auch. Dann sehen wir uns am Samstag. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ja, heute mal wieder ein kurzer, und da frage ich hier in die Runde: Warum hat ein Eintracht-Braunschweig-Fan immer eine durchsichtige Brotdose dabei? Nee. Wisst ihr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Damit er weiß, ob er von der Arbeit kommt oder zur Arbeit geht. Fan-Infos. Ja, und da seien natürlich nochmal unsere Wölfinnen erwähnt, die ganz, ganz souverän am vergangenen Wochenende bei Bayern München gewonnen haben im DFB-Pokal und mal wieder ins Pokalfinale, ich glaube, das findet gar nicht statt, wenn der VfL nicht dabei ist, eingezogen sind am 1. Mai im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Und um 17.15 Uhr geht es da gegen den SC Freiburg. Da gibt es dann demnächst auch ein Ticketkontingent, wo man dann als VfL-Fan rein kann. Und das wird dann auch entsprechend beworben. Gibt auch schon eine Bustour, Wölfinnen Family. Da kann man sich entsprechend informieren. Aber auch die Fanbetreuung des VfL wird da die ein oder andere Information noch für euch bereit haben. Ja, und dann hat der VfL wieder so eine Special-Aktion rausgehauen, und die nennt sich Wölfe-Taxi. Das wird der größte VfL-Fan gesucht. Ist das einer von euch? Der größte? So von Maßen her? Nee, 1,71. Ja, gut. Also auf jeden Fall kann der was gewinnen, und zwar einzigartiges Fußballerlebnis wird abgeholt im Wölfe-Taxi. Und wird dann zu einem Heimspiel der Wölfe mit allem drum und dran, VIP und hast du nicht gesehen. Und auch die Person hinter dem Steuer, also der Chauffeur, dem ist nichts zu schwör, der den Fan dann abholt, der wird auch bekannt sein. Also das könnte eine sehr, sehr schöne Geschichte werden. Da kann man sich auch jetzt bewerben, und die entsprechenden Infos gibt es dann auch in der VfL-App oder auf der Homepage. So, und da kann ich jetzt schon mal teasen und ein bisschen geheimnisvoll tun. Wird noch ein weiteres interessantes und sehr, sehr tolles Projekt geben vom VfL Wolfsburg. Es hat was mit dem Thema Musik zu tun. Da war unter dieser Woche schon eine kurze Veranstaltung mit VfL-Fans in der Volkswagen Arena. Und da wird am Wochenende ein bisschen mehr zu bekannt gegeben und auch in den kommenden Wochen. Ich finde das sehr, sehr spannend, also freut euch drauf. Geheimnisse dann natürlich so ein bisschen noch mit rum, weil es noch nicht offiziell ist. Aber wer auf der Supporters-Jahreshauptversammlung gewesen ist, so wie ich in der vergangenen Woche, der hat da schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Eine Info dazu, ich werde es natürlich nicht, wie heißt das? Spoilern auf gut Deutsch, dass das angeht. Aber wie gesagt, das hat mit VfL und mit Musik zu tun. Sehr interessant. Und ja, deswegen haltet, was das angeht, die Ohren offen. Unter anderem auch natürlich am kommenden Samstag Wölferadio Arena live. Da werden wir das wahrscheinlich oder hoffentlich auch aufklären können oder nochmal ein bisschen weiter geheimnissen. Da sind wir natürlich wieder am Start. Jan und ich werden es diesmal sein, die das Spiel, das, ja, ist es ein Derby oder nicht? Für uns vielleicht, für Hannover natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja. ist mir auch Wumpe. Also wer so ist, ich nenne was Nachbarschaftsduell, ja. Also Jan und ich werden am Start sein, Wölfe Radio Arena Live. Wer es nicht ins Stadion schafft, ist bei uns natürlich wieder gut aufgehoben. Ab 15.15 Uhr sind wir da live auf Sendung. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war es jetzt eigentlich schon. Beziehungsweise lass uns mal kurz über Hannover schnacken. Das Spiel, wie schwer wird's aus eurer Sicht? Na, schwer ist eigentlich ja jedes Spiel. Oh, nee, ganz klar. Und ganz das war das Wölferadio für diese Woche. Im Vorfeld. Es wird zu schwer. Es gibt keine Großen mehr, ne? Oder wie war das? Ja. Ja. Ich gehe mal diesmal wirklich von Sieg aus. Ob das jetzt ein 1-0 ist oder ein 3-0, relativ Wumpe, aber ich denke mal, jetzt sind wir einfach viel zu stabil und wissen noch viel besser als zum Beispiel im Hinspiel, was zu machen ist. Weiß ich nicht. Höre ich da einen leichten Widerspruch? Ja, ja. Hannover hat ein gutes Spiel gemacht gegen Schalke und unglücklich verloren. Es war aber auch Schalke, ne? Super Schalke. Super Schalke 04. Ja. Nein, die haben ein gutes Spiel gemacht. Es ist der letzte Strohhalm für sie. Und die werden alles tun, werden rennen, ackern, beißen, kratzen wahrscheinlich. Und wir müssen. Und da will ich mal sehen, dass wir die Spiele halt können. Weil in der Vergangenheit waren es immer die Kleinen, an denen wir oftmals gescheitert sind. Aber die haben ganz schön viele letzte Strohhelme, glaube ich. Ja. Also ich sage es mal ganz pragmatisch. Wenn wir irgendwas Richtung Platz 5, 6, 7 reißen wollen, musst du die 4 Heimspiele, die wir haben, auf alle Fälle gewinnen. Also wenn du nicht gegen Hannover, Nürnberg, Augsburg und Frankfurt... Ja, die Frankfurter... Ja, okay, also sagen wir so, die meisten Punkte. Also. Ja, also die 3 Heimspiele, die ich vorher genannt habe, die musst du natürlich gewinnen. Und bei den anderen solltest du nicht großartig verlieren, zumal bei Frankfurt und Hoffenheim und Leipzig sind es ja noch so auch Konkurrenten um die internationalen Plätze. Mal gucken, was Gladbach noch macht, die letzten Spiele. Bremen hat ein total schweres Restprogramm, wie ich gesehen habe, also da ist noch jede Menge Musik drin. Aber einigen wir uns, glaube ich, darauf, ein Punktverlust gegen Hannover, gegen den Tabellenletzten, das wäre traurig. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Ich gehe auch von einem 3-0 aus für uns. 5-2. Ja, 11-7. 11-7. Wer kann mehr? Genau. Naja, wenn es so ähnlich, also sagen wir mal so, wenn es so ähnlich läuft wie gegen Düsseldorf, dann gehen wir natürlich auch wieder ordentlich aus dem Sattel. Das war ja ein Hammerspiel in der zweiten Halbzeit. Sowas wünschen wir uns natürlich auch. Spektakel in der zweiten Halbzeit gegen Düsseldorf. Und wir werden es natürlich dann auch sehen, wie es dann abläuft gegen 96. Ja, damit sind wir durch. Tatsächlich jetzt hier im Wölferadio für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Und ihr dürft mir natürlich wie immer schreiben und eure Meinung kundtun zur Sendung, zu Wölferadio Arena Live, zu mir, zu meinen Gästen, zu dem, was ihr immer schon mal hier besprochen haben wolltet oder ob ihr mal selber zu Gast sein wolltet. Und ja, bedanke mich bei Sebastian heute. Gern geschehen, hat viel Spaß gemacht. Und wie immer. Bei Björn, beide ausgestattet mit einer Dauerkarte in der Nordkurve. Danke, Lenny, hat Spaß gemacht. Genau, so ein flockiger Fan-Talk hier, so muss es, glaube ich, sein. Und wie gesagt, schreibt mir, wie es euch gefallen hat und dann hören wir uns hoffentlich dann in der kommenden Woche wieder. Ja, und dann wisst ihr, was ich mal sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal.